نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، بارك الله فيكم. Und Deutsch. Und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Wir sind bei Kitabu Adab al-Ta'am, das wird Regeln, Essregeln. Das war Hadith 734 von mir. Und Jabir radiallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam yaqul, idha dakhala ar-rajulu bayta, fadhakar Allah ta'ala عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. إذن بارك الله فيكم. إذا دخل البيت ذكر الله، ذكر الله هنا إذا دخل بارك الله فيكم سلم أو قال بسم الله، وإذا أكل قال بسم الله كذلك، ذكر الله سبحانه وتعالى. لما يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم، يقول الشيطان لا مبيت ولا عشاء لكم، لأن البيت والعشاء حمي بذكر الله سبحانه وتعالى، حماه الله من الشياطين. وهنا مسألة، هل الشيطان يأكل ويشرب؟ الظاهر نعم، ولكن كيف؟ الله أعلم، نحن ما ندري. ولكن هذه المسألة المهمة في الموضوع، أنه لما الإنسان ما يذكر الله سبحانه وتعالى عند دخوله، وما يذكر الله عند طعامه، فالشيطان يقول مبيت وعشاء. أما عفوا إذا ما ذكر، أما إذا ذكر فيقول الشيطان لا مبيت ولا عشاء، لا مبيت ولا عشاء. وفي هذا حث على أن يذكر الله سبحانه وتعالى عند طعامه وعند دخوله، وأن الله سبحانه وتعالى يحميه من الشيطان في أكله وفي شرابه وفي مبيته إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاء جارية كأنها تدفعه فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بها الأعرابي ليستحل بها به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل، ثم ذكر اسم الله تعالى ثم الجارية تبه، بمعنى الطفلة الصغيرة. لما يقال في العربية جارية يقصد بها غلام وجارية، ليس القصد هو الغلام والجارية بمعنى الاسترقاق يعني الرقيق، وإنما هنا بمعنى الطفلة الصغيرة. فهذه أتت لتأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها. وقال آخر شيء النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها. وكذلك بالنسبة للعرب، طبعا في هذا الحديث فيه كذلك مسألة احترام الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ما كانوا يأكلون إلا إذا بدأ هو صلى الله عليه وسلم بالأكل، وأنه كذلك ينبغي تقديم كبير القوم بالأكل، وأن الشيطان يأمر الإنسان ويحثه ويزجره على فعل ما لا ينبغي، وأن الإنسان إذا أتى أثناء الطعام ينبغي أن يسمي يقول بسم الله، وأن الشيطان للشيطان يده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، يعني هو أيضا يضع يده، وأن الشيطان يدفع ناس لفعل شيء معين لأنه أراد أن يأتي ويأكل، وتأكيد التسمية عند الأكل. بارك الله فيكم جزاك الله. أما إذا نسي الإنسان فقل بسم الله أوله وآخره. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اسم الحديث بامي استاذ فيه 700 35 bei euch, wir haben vier Hadithe Unterschied, das bedeutet 7 oder jetzt sind das 3 geworden, 730, Entschuldigung, bei euch 730. Zwar Jabir Radwanallah Ali berichtete, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, wenn jemand den Namen Allahs des Erhabenen anruft, wenn er sein Haus betritt und wenn er isst, sagt der Scheitan seinen Gefährten, lasst uns gehen, es gibt hier keinen Schlafplatz für euch und kein Essen. Wenn er sein Haus betritt, ohne Allah, den Erhabenen anzurufen, sagt der Scheitan, wenigstens habt ihr eine Unterkunft erhalten. Dann, wenn er auch beim Essen nicht den Namen Allahs anruft, sagt er, der Scheitan, ihr habt beides erreicht, Unterkunft und natürlich essen. Das sind bei Muslimen. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Das heißt, wenn man nach Hause zurückkommt, oder das Haus betritt, da sollte man Allahs Namen sagen. Indem man reinkommt, sagt Bismillah oder sagt man Assalamu alaikum. Und wenn man isst beim Essen, vor dem Essen, da sagt man Bismillah. Sagt Bismillah. Wenn man das macht, dann hat man alle Wege des Scheitans gesperrt. Der Weg des Scheitans gesperrt, dass der Scheitan zu Hause kommt, reinkommt, im Haus bleibt. Und da hat man auch den Weg von Scheitan gesperrt, dass der Scheitan dieses Essen oder sich an Essen beteiligt. Das heißt, der Scheitan isst und trinkt. Aber wie genau, Allahu A'lam. Das wissen wir nicht, weil wir nicht genau wissen. Deshalb, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Man sollte Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, wenn man nach Hause geht, wenn man von zu Hause rausgeht, wenn man isst. Und wenn man vergessen hat, dann kann man barakallahu fikum, jazakallahu khairan sagen, Bismillah, awwalahu wa akhirah. Im Namen Allahs am Anfang und am Ende. Und so hat man das nachgeholt. Hudhaifa, 751, Hudhaifa, Radwanullahi alayhi, berichtete, immer wenn wir die Gelegenheit hatten, beim Propheten sallallahu alaihi wasallam während des Essens zu sein, fingen wir nie an, bis der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam angefangen hatte. Bei einer solchen Gelegenheit, als wir beim Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, kam ein Mädchen angelaufen. Da sie sehr hungrig war, wollte sie gleich essen, aber der Prophet sallam hielt ihre Hand fest. Dann kam ein Beduine vom Lande herein und auch er stützte sich auf das Essen, da er sehr hungrig war. Doch der Prophet sallam hielt auch seine Hand fest. Da sagte das Gesandte Allahs, gewiss mag der Scheitan die Nahrung, über welche der Name Allahs nicht ausgesprochen wurde, er brachte dieses Mädchen, um es das Essen für sich selbst genehm zu machen durch sie. Doch ich packte ihre Hand, als sie gerade ohne Bismillah zu sagen essen wollte. So ist das die Bedeutung. Dann brachte er diesen Beduine vom Lande um es das Essen für sich selbst genehm zu machen. Doch ich packte auch seine Hand. Bei Allah, in dessen Händen meine Seele ist, gewiss habe ich die Hand des Scheitans auch in meinem Griff zusammen mit ihren Händen. Dann sprach er den Namen Allahs, des Erhabenen, sagte Bismillah und begann zu essen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Aus diesem Hadith können wir sehr viel lernen. Sehr viel. Erstens, Respekt für den Propheten. Schaut mal, die Sahaba, die haben nicht angefangen zu essen, bis der Prophet angefangen hat. Und deshalb sagen die Gelehrten, daraus leiten sie ab, wenn eine ältere Person dabei ist oder eine gewichtige Person dabei ist, dann sollte man ihn vorangeben beim Essen. Das kann man. Das ist auch in der Familie der Vater. Oder zum Beispiel, wenn du mit deinem Vater bist und mit deinem Großvater, der Großvater und so weiter. Als Respekt. Zweitens, Barakallahu fikum, dieser Respekt von Sahaba zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dass sie sich an die Regeln halten und dass sie immer versucht haben zu essen, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch dabei war. Dann, Barakallahu fikum, das geht hier um dieses Mädchen. Und aufpassen bitte. Im Arabischen, wenn man sagt Al-Jariya, das ist ein kleines Mädchen. Weil einige, subhanallah, einige, die wollten damit etwas sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Frauen berührt hat. Obwohl das ein kleines Mädchen war. Auch wenn das nicht kleines Mädchen wäre. Wenn das nicht kleines Mädchen wäre, wäre das eine erwachsene Sklavin. Okay? Wäre das eine erwachsene Sklavin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier begründet, warum er die Hand genommen hat. Weil er etwas verhindern wollte. Und das ist total anders, als wenn man zum Beispiel eine Frau so einfach berührt oder die Hand gibt. Aufpassen in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum, machen. Drittens, Barakallahu fikum, im Hadith steht natürlich, die Übersetzung ist nicht richtig, wie ich immer sage, das ist Katastrophe. Im Hadith steht, dass dieses Mädchen gekommen ist, als ob jemand sie treibt. Das heißt, jemand schiebt. Und der Beduine auch, als jemand ihn schiebt. Und das war der Shaitan. Weil der Prophet und die Sahaba dabei waren. Und die sagen Bismillah, bevor sie essen. Aber durch das Mädchen, weil sie kein Bismillah sagt, und durch die Beduine sagt kein Bismillah, dann kann der Shaitan was nehmen. Was dabei haben. Deshalb der Prophet hat sie gehalten. Und das ist der Beweis, wenn jemand etwas Schlechtes machen will, dann kann man diese Person davon halten. Nicht, dass man das zulässt. Und dann, Barakallahu fikum, durch diese Überlieferung wissen wir auch, dass der Shaitan eine Hand hat. Der Shaitan auch Hand hat. Oder Hände. Weil der Prophet sagte, seine Hand und Hand von Mädchen und Hand von dem Mann, die waren in meiner Hand. Ich habe das wird der Shaitan wollte mitmachen. Als der Prophet die Hand von diesem Mädchen gegriffen hat, und sie verhinderte, dann wurde der Shaitan auch verhindert, weil er auch davon essen wollte. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Hier geht es darum, auch, dass man Allah subhanahu wa ta'ala, sage ich jetzt, erwähnt beim Essen. Deshalb, wenn du jemanden siehst, der will essen und der hat kein Bismillah gesagt, sagst du ihm, sag Bismillah. Aber die meisten sagen, ja, ich habe das in meinem Herzen gesagt. In deinem Herzen genug nicht. Das heißt mindestens, zum Beispiel sagt Bismillah, und dann fängst du an zu essen. Dann, Barakallahu fikum, wenn jemand auch, zum Beispiel die Leute essen und da kommt man jemand rein und der will essen, der sagt auch Bismillah. Da soll man nicht sagen, ja, ihr habt bestimmt Bismillah gesagt, oder? Dann esse ich. Nein, das geht nicht. Jeder muss für sich selber, oder sollte für sich selber Bismillah sagen. Das hat nicht mit den anderen zu tun. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن أمية ابن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلى لقمة فلما رفع إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي، ولكن الحديث ضعيف. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. وعن عائشة رضوان الله عليها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفيا ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا بارك الله فيكم، الإنسان إذا لم يسمي على الطعام أكل معه الشيطان، هذه أصبحت واضحة. أما في الأعرابي: أكل الباقي، كان جائعا وأكل الباقي بلقمتين، قال: لو سمى لكفاكم جميعا، لأنه يطرح في بركة. أما البركة ذهبت، لذلك بارك الله فيكم ينتبه الإنسان لهذه المسألة. وأما بارك الله فيكم الأحاديث الأخرى، فأدعية تقال، أدعية تقال بعد الطعام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طيب، أمية ابن مخشي رضي الله عنه، der Gefährte des Propheten صلى الله عليه وسلم، berichtete: Einmal saß der Gesandte Allahs, einmal saß der Gesandte Allahs da, während ein Mann aß, ohne den Namen Allahs vor dem Essen zu sprechen. Bevor er doch den letzten Bissen in den Mund schob, sprach er: Bismillah, أوله وآخره، im Namen Allahs am Anfang und am Ende. Da lachte der Prophet صلى الله عليه وسلم, sagte: Der Shaitan aß mit ihm jeden Bissen, aber als er den Namen Allahs aussprach, da spie der Teufel alles aus, wie er in seinem Magen hatte oder was er in seinem Magen hatte. Diese Überlieferung ist schwach. Barakallahu fikum. Diese Überlieferung ist schwach. Deshalb brauchen wir diese Überlieferung nicht zu beachten, weil das mit Sicherheit schwach ist. Barakallahu fikum. Dann die nächste Überlieferung, und zwar 733. Aisha radhiyallahu anha erzählte, dass der Prophet mit 6 Gefährten zusammen saß und eine Mahlzeit aß. Da kam ein Beduine vom Lande zu ihm und aß es das Essen in 2 Bissen. Da sprach der Gesandte Allah, wenn er mit den Worten Bismillah den Namen Allahs erwähnte, hätte das Essen für euch alle gereicht. Der Mann, weil er so hungrig war, der hat alles genommen, aber der hat nicht Bismillah gesagt. Und der hat alles gegessen, weil der Shaitan ist dabei. Aber wenn er sagt Bismillah, dann gibt es Segen im Essen. Es wird ohne Bismillah zu essen oder zu trinken, gibt es keinen Segen. Das können wir aufpassen. Barakallahu fikum. Abu Umama radhiyallahu alayhi erzählte, wenn der Prophet, wenn er sein Essen beendet hatte, zu sagen pflegte: Gelobt sei Allah mit viel Gutem und gesegnetem Lobpreis, ohne dass ihm hiermit Genüge getan werde. Und Allah ist darauf in keiner Weise angewiesen. Natürlich, Wala Muadda hat er nicht übersetzt. Ghayra makfiyyan wala muadda. ولا مستغنى عنه. Ohne dass ihm hier mit Genüge getan wäre. Und Allah ist darauf in keiner Weise angewiesen. Das ist ein Bittgebet. Ein Bittgebet nach dem Essen. Da kann man das sagen. Zum Beispiel, wenn du einen Tisch hast, wenn du all dein Essen am Tisch hast und da gibt es großen Teller und dann nimmt man die Teller weg, da kannst du das sagen. Da kannst du dieses. Aber dann lernst du auf Arabisch. Ich meine, du bringst das nicht auf dich. Alhamdulillahi, hamdan kathiran tayyiba, mubarakan fi, ghayra makfiyyan, wala muwadda'in, wala mustaghnan anhu rabbana. Also wir brauchen ihn immer. Wir können ihn nicht, niemals richtig lobpreisen. Und wir können, wir sind auf ihn, wir sind an ihn angewiesen, sozusagen. Wir brauchen ihn, er nicht uns. Mu'adh ibn As, Radwanallah alayhi, erzählte, das ist auch ein Bittgebet, Barakallahu fikum. Und Bittgebete sollt ihr lernen, so wie das ist. Und zwar Mu'adh ibn Anas überlieferte, dass der Gesandte Allah s.a.w. sagte, wer immer eine Mahlzeit aß und Allah dankte, indem er sagte, gelobt sei Allah, der mir dies zu essen gab und mich ohne eigenes zu tun versorgt hat, dem werden seine vorher begangenen Sünden vergeben. Alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am wa razaqani min ghayri hawl minni wala quwwah. Wer sagt, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen. Das heißt, barakallahu fikum, wenn du Essen bekommst von Allah subhanahu wa ta'ala, dann gibt es 100 Gaben davor, dass du dieses Essen bekommen hast. Überleg dir, wenn du jetzt was bekommst, was davor war. Und deshalb, wenn du nach dem Essen Allah lobpreist und wenn du, sage ich jetzt, dieses Bittgebet sagst, dann wird Allah dir verzeihen. Deshalb sollte man diese Bittgebete nicht. Meine, du kannst auch nur Alhamdulillah sagen. Es ist gut. Du kannst Bismillah am Anfang sagen und am Ende Alhamdulillah. Ist gut. Aber man kann auch ab und zu diese Bittgebete sagen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam gemacht hat. Barakallahu fikum, Kapitel bei mir 101. Babu لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل رواه مسلم. طبعا الطعام ما يأكله الإنسان وما يشربه تكلمنا عليه بارك الله فيكم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيب طعاما قط. يعني مثلا إنسان قدم لك طعاما وأنت ما تشتهي تأكل فما تعيبه، ما تقول ما هذا الطعام مو طيب كذا، لا تقول أنا ما يعجبني أو ما تأكل منه، وإنما تثني على الطعام لا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الأدب، الأدب يعني شيء مثل المرقة اللي نقول نحن شرب المرق، هذا مرق. فقالوا ما عندنا إلا الخل، فقال هاتوا خل، فأكل الخل فقال نعم الأدب والخل، يعني أحسن طعام هو الخل صلى الله عليه وسلم. وهذا من هديه صلوات ربي وسلامه عليه، أنه كان إذا عجبه الطعام أثنى عليه، أما إذا ما أعجبه خلص تركه صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Am Essen nichts auszusetzen, sondern es zu loben. Das ist nicht kritisieren. Und zwar Abu Hurairah radhiyallahu anhu erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam niemals an irgendeinem Essen etwas auszusetzen hatte. Wenn er ein Essen mochte, aß er es. Und wenn er es nicht mochte, ließ er es bleiben. Jabir, radwanallahu alayhi, berichtete, dass der Prophet s.a.w. einmal seine Familie nach etwas Zukost zum Brot fragte. Sie erzählten ihm, dass es nichts außer Essig gab. Er ließ ihn sich bringen und begann, seine Mahlzeit zu sich zu nehmen und sagte, welch gute Zukost ist Essig? Welch gute Zukost ist Essig? Rauh Muslim. Barakallahu fikum, sagt Mahan, das hat damit zu tun, man sollte Essen nicht kritisieren. Gefällt dir, es. Gefällt dir nicht, lass. Aber diese Methode, dass man sagt, ja, was ist das und so weiter, das sollte man nicht machen. Das sollte man nicht machen. Auch wenn dir das überhaupt nicht gefällt. Lass das. Der Prophet Sallam hat niemals Essen kritisiert. Willst du essen, iss. Willst du nicht essen, sagst du, ich will nicht essen. Nicht mehr, nicht weniger. Du brauchst nicht. Jetzt zum Beispiel, aber man isst und da sagt man, das ist zu viel Salz. Darf man? Ja, kein Problem. Man immer viel Salz oder heute ist zum Beispiel, du machst das Reis, du machst das gut, aber heute ist das nicht so. Das ist kein Kritik dann, weil du isst. Aber wenn du anfängst, ja, was ist das und so weiter, dann das sollte man nichts machen, nicht machen, Barakallahu fikum. Noch dazu, schaut mal die Sunna des Propheten, also die Methode von ihm und sein Charakter und sein Benehmen. Der hat gesagt, ich brauche Zukost, sonst brauche ich etwas wie Suppe. Die haben ihm gesagt, lang nicht, außer Essig. Versuch mal Essig allein zu essen. Essig kann man essen, kann man trinken. Aber bei uns, Barakallahu fikum, At-Ta'an ist ein allgemeines Wort für alles, was du isst und was du trinkst. Das wird wie Nahrung. Wenn du sagst Nahrungsmittel, da kann Getränk sein und kann auch Essen sein. Deshalb, Barakallahu fikum, der Prophet sagte, Ni'ma ta'am ul-khal, das beste Essen, das beste ist Essig. Und das ist, weil er so gütig war. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Wie viele Hadith haben wir genommen? 7. Ja, dann haben wir. Okay, ich denke, wir stoppen hier. Wollen nicht übertreiben. Heute? Ja, 24. Barakallahu fikum, wir stoppen hier. Bitte, ta'ala. Habt ihr was, bitte schön. Na. Das bedeutet, das ist alles seine Gabe. Ich kann das selber nicht bekommen, außer dass Allah mir gibt. Dass ich selber mit meiner Kraft, mit persönlich, ich kann nichts bekommen. Wenn Allah das mir nicht so teilgibt, dann schaffe ich gar nicht. Na. Ja. Ja. Wenn du auch nach Hause zurückgehst und das gibt niemanden, dann sagst du Bismillah und dann sagst du Salam alaikum, gehst du rein. Wenn auch niemand zu Hause ist. Na. Bitte. Man kann die auf Deutsch sagen, aber besser ist, dass man die auf Arabisch sagt, weil man sozusagen den Lohn dafür bekommt, dass man auf Arabisch, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, zu sagen. Weil es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bi nabiyika, einer hat gesagt, bi rasulika, der Prophet sagte, nein, bi nabiyika. Der hat ihn gesagt, sag das, wie du von mir, er hat ihm gesagt, sag das, wie du das von mir gehört hast. Und deshalb besser ist, dass man die Bittgebete am Anfang, sage ich jetzt, wenn man nicht kann, dann auf Deutsch kein Problem, aber da kann man sozusagen langsam lernen. Und da braucht man nicht, jetzt wenn jemand 10 Jahre Muslim ist und bis heute weiß er nicht, dass man Bismillah sagt vor dem Essen und Alhamdulillah nach dem Essen, das ist Katastrophe. Ich meine, wenn du jede Woche ein Bittgebet lernst, dann hast du 52 Bittgebete im Jahr, mal 10 Jahre, die sind wie viel? 520, die Bittgebete sind nicht so viel. So rechnet man, so sieht man die Sache. Allahu alam. Na, mach hier aus. Richtig. Ja, aber wenn du auch bei jedem Bismillah sagst, könnten. Ich meine theoretisch jetzt, zum Beispiel, du hast hier Suppe, du hast Salat, du hast Brot, du hast Käse, du hast zum Beispiel Wasser. Du kannst Bismillah sagen und dann genug. Aber manchmal, da kann man Da hat man was gegessen, zum Beispiel, da hat man von Käse genommen, da kann man auch Bismillah sagen. Das ist von hier Bismillah sagen. Kein Problem. Aber einmal ist genug für alles. Allahu Ta'ala.